glaube, dieses Mal ist es soweit. Es wäre eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es passieren würde. Das hört man doch immer. Die Spaziergängerin findet Leiche beim Gassigehen. Hundebesitzerin macht grausigen Fund. Leiche beim Joggen entdeckt. Naja, und weil ich jeden Tag mit meinem Hund in ein eher einsames Waldstück gehe, dachte ich, irgendwann könnte so eine Schlagzeile auch auf mich zutreffen. Ob nun als Gassigeherin oder grausiger Fund. Der Geruch ist ziemlich eindeutig, so wie die Ratte damals, die bei uns tot im Keller lag. Natürlich habe ich ein Bild an Marc Benecke geschickt, damit er es an seine Insta-Community teilen kann. Total interessant, was da alles gekrabbelt ist. Jetzt wäre mir vielleicht schon ein bisschen mulmig, wenn ich nicht Rosalie dabei hätte. Meine 6 Jahre alte Maltipoo-Dame. Der Gestank ist schon überwältigend, wenn man bisher nur Nagetier ausmaßen kannte. Hallo, hier ist Leni Knopp. Ich bin hier im Waldstück zwischen Schnerpen und Waldfenster und ich habe hier vor 4 Minuten eine vermutlich weibliche Leiche gefunden. Die Totenstarre scheint bereits eingesetzt zu haben. Ich sehe kein Blut und... Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen weniger sagen. Sonst heißt es nur, sie habe sich nicht normal verhalten, wie bei Amanda Knox. Großartige Doku auf Netflix. Und dann lande ich im Gefängnis. Nee. Ich mache das ein bisschen besorgt, erschüttert, aber schon hilfreich. Hallo, hier spricht Leni Knopp. Ich befinde mich im Wald zwischen Schnerpen und Waldfenster und ich fürchte, ich habe gerade eine Leiche gefunden. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Okay, ein bisschen dick aufgetragen. Zum Glück werden die Notrufe in Deutschland nicht veröffentlicht wie in den USA. Wobei es schon ein bisschen cool wäre, wenn ich dann in so einem Podcast vorkommen würde. Bei meinem absoluten Lieblingspodcast, Dead Girls Don't Lie, Keep Calm and Don't Get Killed, Mädels, gab es letztens eine Folge über den Fall der Menendez-Brüder und die haben den originalen Notruf gespielt, den die beiden abgesetzt hatten, nachdem sie ihre eigenen Eltern getötet hatten. Krass! Rosalie zieht in Richtung des Müllbeutels und schnuppert aufgeregt. Pfui! Aus! Man könnte meinen, dass so ein Mix aus Malteser und Pudel sich nicht in verwesenen Menschenfleisch wälzen möchte. Aber nein, falsch gedacht. Naja, zumindest vermute ich, dass es ein Mensch ist. Das könnte ja auch ein menschengroßes Tier sein. In irgendeinem Buch habe ich das mal gelesen. Da hat der Mörder über einer Leiche nochmal eine Tierleiche vergraben. Und natürlich haben die Leichenspürhunde angeschlagen und die Polizei dachte sich, oh, ein totes Reh, na dann graben wir hier nicht weiter. War das von Simon Beckett oder Karen Slaughter? Naja, beide haben richtig tolle Forensik-Krimis geschrieben. Bevor ich mich jetzt vor der Polizei blamiere, sollte ich vielleicht doch vorher reinschauen. Ganz vorsichtig, ich will ja keine Beweise zerstören wie so ein Noob. Wenn ich da jetzt anrufe, heißt es am Ende, Frau Knopp, hier hat nur jemand seinen Müll entsorgt. Warum rufen Sie gleich die Polizei? Meinen Sie, wir haben nichts Besseres zu tun, als hier Samstagmorgens im Wald aufzukreuzen, Frau Knopp? Irgendwas in der Richtung werden die sicher sagen. Und sie haben auch recht. Durchatmen. Ich bin Rosalie an den nächsten Baum und nehme mir einen Stock, der lang genug ist, damit ich nicht so nah an den Tatort muss. Um keine Beweise zu vernichten, obviously. Ein bisschen übel ist mir aber schon. Ich hebe mit dem Stock die Öffnung des Müllsacks an. Eine bläuliche Hand. Die Fingernägel sind eigentlich gepflegt. Sie trägt einen milchig-rosanen Nagellack und schwarze Erde an ihren Nägeln. An ihrem Ringfinger befindet sich ein Abdruck, an dem vor kurzem noch ein Ehering war. Die Haut sieht irgendwie komisch aus, wie Knete. Sie sieht aus, als würde sie nicht wieder zurückspringen, wenn man sie drückt. Meine Hand greift mein Handy und wählt die 110. Lena Knopp, ich bin hier im Wald und da ist eine Leiche. Schnerpen nach Waldfenster. Der Weg nach dem Trimmlichtpfad. Ja, ziemlich sicher.